schön, wenn sie lieben, hat ein Dichter geschrieben, und das hören sie gern. Frauen sind so schön, wenn sie küssen, und weil alle dies wissen, darum küssen sie gern. Ja, sie strahlen wie Sterne, denn Liebe verschönt ihre Züge. Man verzeiht ihnen gerne, denn Liebe verschönt manche Lüge. Frauen sind so schön, wenn sie lieben, hat ein Dichter geschrieben. Und das hören sie gern.